Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Eckbeat. Heute ist der 19. September 2019. Wir befinden uns im Phonodrom. Draußen ist es etwas kühler geworden und der Brexit ist immer noch nicht vollzogen. Ja, genau. Und ich war gerade in Südfrankreich, habe dort eine Exkursion gemacht mit Studierenden und interessanterweise haben wir auch gleich einen Wein von dort. Aber wir haben noch ganz andere Dinge anzukündigen hier. Genau, das ist nämlich unsere 50. Folge. Ja. Das heißt, unser kleines Jubiläum feiern wir mit dieser Folge, bei der es um Wein gehen wird, speziell um Roséweine. Mhm. Davon haben wir heute 4 Stück auf dem Tisch hier stehen. Das sind Sommerweine, obwohl es jetzt schon ein bisschen kühler geworden ist, kann man die immer noch ganz gut, wenn die Sonne scheint, auf der Terrasse sehr gut genießen. Genau, ist eigentlich genau das Richtige für den Spätsommer. Hier steht zwar, es sind Sommerweine, Genießerabonnement von BASF, da haben wir ja auch 3 der Weine her. Aber ich finde, die eignen sich auch gut für den Spätsommer. Genau. Wir haben uns lange überlegt, in welcher Reihenfolge wir die ganzen... Ja, wir haben schon hier uns gestritten. Eckbeet hat sich durchgesetzt. Wir machen es nach Farbe. Genau. Man kann ja auf Instagram ja sehen, wie die Farbunterschiede sind. Wir fangen mit dem hellsten an und enden mit dem dunkelsten. Aber vielleicht sollten wir dann erstmal erklären, was Roséweine überhaupt sind, damit sich auch erklärt, wie es zu einer Farbe kommt. Genau. Ja. Leg los. Ja, was kann man zu Roséwein denn sagen? Also, am besten nimmt man halt eine roséfähige Sorte, also was halt irgendwie ganz gut als Roséwein passen würde. In der Regel Rotweinsorten. In der Regel Rotweinsorten, genau. Und lässt die quasi dann auf der Schale etwas mitvergehren und dann zieht man sie halt rechtzeitig ab und dadurch kriegt man die schöne roséfarbene Note. Also sind eben Weine aus roten Trauben, die wie Weißweine hergestellt werden. Das heißt, der Kontakt mit den Schalen ist nur ganz kurz. Genau. Und je nachdem, wie lang der Kontakt ist, umso dunkler wird es dann. Was ist denn ein Weißherbst? Ein Weißherbst ist halt erstmal eine Traubensorte. Nee, ist das nicht? Nee. Also Weißherbst ist auch Rosé. Ist auch ein Rosé, genau. Allerdings gibt es in Deutschland für den Weißherbst besondere Vorschriften. Mhm. Die dürfen nur aus einer Rebsorte sein und müssen aus einer Lage stammen. Dann darf es Weißherbst sein. Dann ist es Weißherbst. Genau, dann so heißt es Weißherbst. Ja, dann ist es aber, sonst ist es genauso wie Rosé. Und beim Weißherbst darf auch in geringer Menge, glaube ich, etwas Rotwein zur Färbung zugefügt werden. Wird aber, glaube ich, gar nicht so sehr gemacht in Deutschland. Man kann ja auch sehr farbintensive Sorten nutzen, wenn man gerade ein Cuvée herstellt. Ja gut, das geht eben nicht beim Weißherbst, da kann man kein Cuvée machen. Das hat man da vielleicht gesagt, okay, damit es überhaupt zur Färbung kommt, kann man da in geringen Mengen Rotwein hinzufügen, aber nur ganz gering. Also was auf keinen Fall richtig ist, ist zu behaupten, dass Rosé eine Mischung aus Weißwein und Rotwein ist. Genau, das ist ja auch so ein... Das ist nicht... Ich finde jetzt gerade hier, ich habe es nochmal nachgeschaut, ich finde gerade den Hinweis auf die Zufügung von Rotwein nicht. Vielleicht ist das Unsinn, den ich hier verbreite. Also wir vergessen das mal gleich wieder. Wahrscheinlich nicht. Also es muss sowieso muss das der gleiche Wein sein, weil es ja der gleiche Wein sein. Also wieso? Was macht der gleiche Wein? Naja, der Rotwein, der dazukommt, muss ja auch aus der gleichen Rebsorte und der gleichen Lage sein. Ja gut, also du machst halt ein Cuvée. 5% Rotwein in derselben Rebsorte. Genau. Oder du machst halt. Nee, Cuvée darf ja nicht bei Weißherbst. Wir reden ja von. Nee, bei Weißherbst nicht, aber bei Rosé wird Rosé, in der ja. Regel Cuvée, Cuvée werden oft genau. Cuvée gemacht. Das, da, auch gleich unser erster ist ein solcher Cuvée-Wein. Aus Südfrankreich. Sollen wir da anfangen? Ja, fangen genau, wir können durch an. Also, und zwar ist das ein ganz heller, aus einer, die Flasche beschreibt euch gleich der Heckbeat. Also es ist ein ganz heller und er kommt aus, also aus dem Languedoc steht drauf, Foncalieu, die der Winzer hat seine Lagen in der Nähe von Carcassonne und da war ich auch. Also in Carcassonne. Also bin da praktisch vorbeigekommen. Ja, und jetzt schicke ich ein und dann darf Heckbeat beschreiben, wie die Flasche aussieht. Ich kann schon mal trinken, das ist das Gute. Die Flasche, es ist keine typische Weinflasche. Es sieht eigentlich eher mehr aus wie eine Sektflasche, aber dafür ist der Hals zu lang und zu dünn. Also die Flasche besteht aus einem milchglasfarbenen Material, die sich so ein bisschen in so einer Samtoptik und auch so ein Gefühl widerspiegelt. Auf der Vorderseite steht drauf Paradis Secret. Secret. Paradis genau. Secret, das geheime Paradies. Mit einem grauen P und dann quasi einer weißen Blume vorne drauf. Die Flasche besitzt also ist eine Magnolie. Eine Magnolie, okay. Die Flasche besitzt einen Glasverschluss, die leider bald jetzt aussterben werden, wie mir gesagt wurde, aus sicheren Quellen. Warum? Zu teuer, zu aufwendig und mit diesem Silikon, was auch bestimmte Eigenschaften haben soll, kommt der Markt gerade nicht so gut an, sondern man geht dann auch zu den Long Caps. Also die ja, Produktion denke, mit. Ja, auch die Schraubverschlüsse sind die Zukunft. Genau. 13% Alkohol. Paradise Secret ist, das merkt man. Ist the expression of beautiful Languedoc, oder wie heißt es? Languedoc. And it's absolutely nature with aromatic magnolias. Achso, darum, okay. As the emblem from the south of France. Mhm. Ja, das war mir zwar nicht klar, dass es die Magnolien sind, aber es wachsen dort Magnolien auf jeden Fall. Wirklich direkt bei Carcassonne. Le Vignoble Foncalieu oder Foncalieu auf Okzitanisch, dort spricht man ja Okzitanisch oder auf dem Land zumindest, wahrscheinlich dort auf dem Weingut. Also ich habe jetzt schon mal probiert. Mhm. Also erstmal fällt auf, also die Farbe ist natürlich ganz hell. Wenn man ein Glas hat, muss man erstmal genau hingucken, um überhaupt zu sehen, dass es Rosé ist. Das ist ganz hell, also ein ganz leichter rosa Touch. Und ansonsten fast klar. Mhm. Und in der Nase ist, ja, da kommt schon was. Da kommt so ein süß, also für mich ein süßlich-fruchtiger Geruch. Mhm. Obstig irgendwie. Ja, und? Dann würde ich, also in der Nase her, ist er relativ fruchtig. Klar. Aber ich finde auch, so eine leichte Alkoholnote. Ja, kommt das mit raus. Merkt man spätestens, wenn man ihn trinkt. Okay. Oder auch an den, wenn man den Glas wendet, sieht man ja diese Schnieren, die sogenannten Kirchenfenster, und die zeigen natürlich auch an, dass viel Alkohol drin ist. Was nur 13%, gell? Nur also 13 ist gut. Also wie 13%. Alle? Nee, 12. Nee, 13. Wir haben alle 12. Die anderen. Achso, der eine auch noch 13. Genau, also wir haben hier mit. Ja, also wie gesagt, er, im Geschmack ist er sehr alkoholisch. Mhm. Aber ich finde. Aber ganz mild. Mhm. Also wirklich mild. Man kann den wirklich wunderbar zu Meeresfrüchten essen. Und ja, die Fruchtaromen. Pfirsich. Pfirsich eigentlich. Aber wirklich sehr, sehr dezent. Mhm. Also eine ganz dezente. Eine ganz dezente Pfirsichnote. Ich finde aber auch, dass der Nachgeschmack sehr alkoholisch ist. Naja, alkoholisch, das sage ich ja. Und die Fruchtnote dadurch relativ schnell wieder verschwindet. Mhm. Schon richtig. Also man merkt am Anfang so ein bisschen diesen ganz leichten Pfirsichgeschmack und dann kommt der Alkohol und dann ist er quasi schon weg. Ja. Ja, es ist alkoholisch. Es ist auf jeden Fall, also das ist wirklich wahrscheinlich ein Wein zum Essen. Und also gerade eben, wie gesagt, Meeresfrüchte, das ist, glaube ich, gut geeignet. Denn für was Kräftiges ist er zu, ist diese Pfirsichnote zu schwach. Da, ja. Der kommt nicht gegen ein scharfes, genau, fettes Essen an. Also es kann halt wirklich nur, glaube ich, zu Meeresfrüchten. Also ich hatte überlegt, so typischerweise zu asiatischer Küche würde der komplett untergehen. Dann isst du, wenn du was Scharfes im Mund hast und trinkst den, ja, dann nee, das merkst du nur noch wässrig die Pfirsichnote oder alkoholisch. Gar nicht. Und dann merkst du halt nur zum Schluss den alkoholischen Abgang. Ja, das passt da nicht. Brauchst du wirklich was sehr, sehr Delikates zum Essen. Ansonsten, glaube ich, ist es eher so zum gekühlt Genießen auf der Terrasse. Ja. Aber ich stelle mir den sehr schwer als Essensbegleiter vor. Also drin ist Grenache, Syrah und Cinsault. Cinsault ist eine Rebsorte, die ich gar nicht kenne. Ich suche die mal. Vielleicht findet man da was und dann könnten wir das auch verlinken, weil damit die Leute auch sehen, wie man schreibt. Dann ist ja doch Cinsault, da ist es eine Rotweinsorte, genau. Südfrankreich, genau. Naja, ist doch mehr angebaut, als ich dachte. Ich guck gerade mal. Ich kann das ja mal verlinken hier. Cinsault, also Cinsault geschrieben. Ja. Was für eine, zu welcher Gattung gehörten die? Ist ein Verschnitt aus den Rebsorten Carignan, Grenache, Mourvèdre und Syrah. Okay. Also ist so ähnlich wie Syrah. Aber Syrah ist halt auch dabei. Hier, also Grenache ist ja sehr verbreitet. Syrah hat ja auch Farbe. Also von daher kräftige Farbe, klar. Wundert es mich, dass sie den so hell kriegen. Also ich kann mir eigentlich, was jetzt so hell kriegen, ist relativ einfach. Ja, sie lassen den einfach gar nicht drauf liegen. Es wird gleich weiter gekeltert. Oder es kann natürlich auch sein, dass ein relativ geringer Anteil an Syrah drin ist. Dann dementsprechend wäre das, glaube ich, dann auch eine Sache, die man vielleicht dadurch hinkriegen. Weiß nicht, wie viel zu welchen Teilen was drin ist. Das kann ja okay, das kann natürlich sein. Das steht natürlich nicht mit dabei. Das heißt, man weiß es nicht, ob man es vielleicht dann nur als Geschmacksträger nimmt oder als Stabilisator oder weil man halt es noch eine Süßreserve gebraucht hat. Wir wissen ja nicht, wie welchen Verbund das Ganze mit zusammen da spielt. Ja, das wissen wir nicht. Aber ich vermute mal, ich meine, sie haben typische Rotweinsorten genommen. Der Cinsault ist sicherlich auch ähnlich wie der Syrah, also jetzt vom Bild her der Trauben. Und sie haben es dann einfach sehr schnell weiterverarbeitet. Sie haben einfach gepresst und dann waren die Schalen schon wieder weg. Und deshalb gibt es diese helle Färbung. Die helle Färbung ist typisch für Rosé. Ich habe öfter mal Rosé getrunken, weil das ja noch sehr heiß war jetzt, als ich in Südfrankreich war. Und da passt einfach Rosé ganz gut. Außerdem habe ich festgestellt, dass man oft gerade eben, wenn man essen geht, mit Rosé besser fährt. Gerade wenn man jetzt keinen besonderen Wein nimmt, sondern nur einfach so den Hauswein, dann kriegt man beim Rotwein oft so diesen französischen Armeewein, also diesen charakterlosen Rotwein. Bei Rosé, weil der halt auch nicht so oft bestellt wird, haben sie dann oft auch lokale Weine. Und das ist dann schon ein Qualitätssprung. Also ich kann das empfehlen, gerade im Sommer in Frankreich. Rosé ist, glaube ich, immer eine gute Wahl. Weil den viele Leute nicht bestellen, weil der auch nicht zu allem passt, ist ja klar. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, also ich finde jetzt nicht spannend. Das ist so ein bisschen flach. Ja, das mag sein. Ja, der ist ein bisschen flach, da hast du recht. Also das Pfirsicharoma ist wirklich sehr, sehr dezent. Und das kommt nicht so richtig durch. Und dann wird er sehr alkoholisch, finde ich, sehr schnell. Sehr alkoholisch, ja, das stimmt. Dementsprechend. Naja. Wir können ja auf den Deutschen umgehen. Wir gucken mal, was da passiert. Wir haben jetzt als nächste dunkleren Hahn Palke, das ist der Winzer. Pinot Meunier. Ne? Den hatten wir neulich schon mal, Pinot Meunier als Rotwein. Und Der hatte auch noch einen anderen Namen, weil es stand in unseren Shownotes. Ich erinnere mich dunkel. Du kannst es vielleicht nochmal recherchieren. Ja. Der heißt noch anders. Also eigentlich ist es ja Müller-Burgunder. Mhm. Meunier de Müller. Auch Burgunder. Schwarzriesling. Schwarzriesling. Genau. Schwarzriesling. Und dieser Schwarzriesling eben hier auch als Rosé jetzt eben. Und deshalb ist er auch schon dunkler, weil das ja auch ein sehr kräftiger ist. So. Farblich kräftig. Was natürlich auch sehr interessant ist, weil der Schwarzriesling natürlich auch eine typische Weinsorte eigentlich aus Frankreich ist. Mhm. Ich habe glaube ich gekleckert. Ja, hast du gekleckert. Weil ich nicht geguckt habe hier über den. So, wollen wir mal gucken. Genau, ich glaube mal was zur Flasche. Du sagst mal was zur Flasche. Long Cap haben wir. Genau, Long Cap. Also der Winzer ist der Hahn Palke. Und zwar kommt der aus Battenberg in der Pfalz. Kirchstraße 1, Gutsverfügung Hahn Palke. Ist ein BASF-Exklusivwein, also kann man auch bei der BASF kaufen. Bioland vegan. Vorne drauf ist das Firmenwappen in so einem Blaugrau, was so ein bisschen aussieht wie ein Schild, wo HP draufsteht. Dann ist das Ganze nochmal umkreist mit einem Art ja, Gebäude. Sieht so ein bisschen aus mit Türmchen. Das ist so ein bisschen so eine Festung oder eine Festmauer. Mit bisschen geschmückt mit Weinreben. Und dann so ein bisschen auch geprägt. Das ist also so ein relativ schönes Etikett. Auch Hahn Palke ist auch sehr drauf geprägt. Da steht halt die Rebsorte Rosé 2018 BASF exklusiv. Und der Long Cap ist in so einem Hellblau gehalten. Mhm. Was eigentlich die Flasche, also sieht sehr, sehr nobel, edel aus. Guck mal, der. Also er riecht erstmal bedeutend mehr. Aber er riecht nach Sulfit, meine Ahnung. Okay. Ich finde, er riecht nach Sulfit. Nach Schwefel. Hat einen ganz leichten Schwefelgeruch. Der verflüchtigt schnell. Ja. Also jetzt, wenn ich jetzt dran rieche, merke ich schon gar nicht mehr. Aber von dem ersten Schluck, als ich dran gerochen habe, frisch eingeschüttet. Oh, der ist aber. Aber geschmacklich. Sehr kräftig. Ist er sehr kräftig, sehr, sehr zitrusartig. Mhm. Und ja, also durch die säuerliche sehr erfrischend. Ja. Und weil er auch nur 12% hat, auch leicht. Mhm. So, ich kann hier nochmal sagen, dass die, woher die der Pinot Meunier seinen Namen hat, Müllerrebe. Warum Müllerrebe? Ja. Weil die Unterseite der Blätter mit kleinen weißen Härchen überzogen sind und das sieht aus der Ferne, als seien sie mit Mehl bestäubt. Ah, stimmt. Ja, und so sind die auf die Idee gekommen, das Müllerrebe oder Pinot Meunier zu nennen. Mhm. Und der ist besonders bedeutsam in Frankreich, weil er zu den drei Champagner-Rebsorten gehört. Genau, Schwarzriesling. Ja, also das ist, und man merkt es auch, es hat so ein bisschen, es erinnert an Champagner. Also ich finde auch, kann ich so ein bisschen einbilden, dass es so ein bisschen. Er ist ja auch sehr frisch, 2018. Genau, sehr, so ein bisschen sprudelig im Geschmack auch ist. Ein bisschen Ja, der ist frisch, hat noch so ein bisschen was Frisches. Also mussieren, ich sehe jetzt nicht, dass er mussiert, aber. Ich sehe jetzt nicht, aber so ein bisschen der Eindruck auf der Zunge entsteht. Ja, er soll sehr kalt getrunken werden. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben hier 10 Grad eingestellt bei unserem Kühlschrank. Der andere soll auch 8 bis 10 Grad sein und der soll aber 6 bis 8. Das haben wir jetzt nicht. Ist ein Tick vielleicht zu warm. Aber ich mag es nicht ganz so kalt. Aber ich muss sagen, er hat wirklich einen sehr, sehr schönen, sehr angenehmen Geschmack. Der ist sehr erfrischend, der ist auch sehr leicht. Bierig so ein bisschen. Ja. Ja, sehr schön. Ein ganz toller. Aber kann man sehr empfehlen. Also, wenn ihr den noch bekommt, gibt es ja nur bei BASF. Und man kann ja gucken, ich meine, Hahn Palke wird auch noch anderen Weine vertreiben, die dann passen. Aber es ist ein toller Wein, also finde ich wirklich gut. Hast du Angaben, irgendwie wie viel Rest Süße? Ja, leider hier nicht, man müsste aber jetzt nochmal auf die Seite gucken. Ich habe leider den Winzer noch nicht rausgesucht. Ich mache es mal in die Shownotes gleich mal rein. Haben wir das Fenster auf? Nee. Ist aber frisch hier drin, ne? Ja, es ist frisch und es kommen immer mehr Fruchtfliegen. Mhm. Ich auch mal wundern, woher die kommen. Ja, kannst du ja mal gucken nach dem Hahn Palke. Mach ich gleich. Dann wissen wir auch, woher die sind, also aus der Pfalz, das wissen wir ja schon. Und ich bin schon auf der Homepage, bloß ich sehe hier kein Menü, sondern. Also es wird, sie verkaufen direkt ab Hof. Also von daher, also Buttonback, das hat sie ja schon gesagt. Genau. Ist ein bestimmt ein Gutswein oder ist es ein Ortswein? Nee, es kann. Wo haben wir denn bei ihm die Prickelndes und mehr? Ach, das ist ja noch, ach, das ist ja im Norden, nicht, dass da die Südpfalz haben. Nee, nee, ist im Norden. Ist ja im Neuleininger Tal, das ist ja ganz in der Nähe von unserem Lieblingsweinort Sausenheim. Ja, das ist direkt da. Ich fasse es nicht. Und da sind wir noch nicht gewesen. Also, der. Gott, das ist mit, aber wirklich jetzt hier mit dem Fruchtfliegen, nimmt es jetzt echt überhand. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade mal auf der Homepage geguckt. Es gibt bei denen nur einen Rosé. Und zwar ein Portugieser. Ja, im Feinherb. Das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Dementsprechend haben wir hier nichts. Ich guck mal, ob er als Lagenweine vielleicht noch was hat. Das Gutswein. Achso, nee, das ist vom Etikett her, vom Cap her, ist es ein bei ihm Ortswein. Jetzt sehe ich das nämlich. Der macht nämlich die Qualitätsunterschiede über die Kappe. Ja, das machen ja viele. Genau. Das ist ja so eine etwas bläuliche Kappe. Genau, aber der hat den nicht wirklich im Sortiment. Den ja, sicher, es ist ja exklusiv für BSF, den kann er verkaufen. Nur, aber er hat nur einen, dann nur einen Rosé im Sortiment. Und zwar ein Gutsweinrosé. Das heißt, er hat jetzt nichts in der Richtung nochmal als Alternative, wo wir uns jetzt mal dran orientieren könnten. Ja, die Premium-Weine sind mit dunkler, mit dunklem Etikett. Aber ich finde den sehr gut. Also das ist ja. Also das jetzt hier der sozusagen nur als Ortswein oder Gutswein, was war's? Ich muss mal aufgucken. War ein Gutswein. Nee, Ortswein. Nein. Also Blau ist, ist Ortswein. Stimmt, Entschuldigung, Ortswein, genau. Ortswein, ja. Und wie gesagt, er hat nur einen Gutswein als Rosé. Entsprechend kann man da jetzt leider nicht so viel im Ansatz sagen, aber sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ja, wir wissen aber hier, dass es, also Rebsorte steht ja da, Schwarzriesling, also es ist im Stahltank ausgebaut. Das gilt übrigens für die anderen auch. Ja, also das ist auch typisch für Rosé. Also genau. Rosé wird nicht unbedingt im Barrique oder so ausgebaut. Nee, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Man will ja diese Frische haben und dementsprechend ist da auch, die kann man auch alle sehr, sehr jung trinken. Also siehst du, 2018, ja. Der andere ja auch. Ich bin auch sehr, also mit dem sehr zufrieden. Das ist wirklich ein schöner Wein, den man auch mal so zwischendurch trinken kann. Hier wird zwar empfohlen zu Salat mit Ziegen, Frischkäse und Erdbeeren, aber ich glaube, also den kann man schon so trinken. Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass er so gut zu Erdbeeren passt. Ich glaube nicht, dass er gut zu Ziegenkäse passt. Ja, glaube ich auch. Weil Ziegenkäse ist zu dominant im Geschmack und dadurch ist er als Rosé zu delikat. Der hat zwar natürlich mehr Power als der erste, das stimmt schon. Der kann sich vielleicht auch so einem asiatischen Gericht, das nicht scharf ist, ganz gut stellen. Das geht, ja. Aber der Ziegenrolle hat natürlich schon einen sehr starken Eigengeschmack. Ja, und ich möchte ihn eigentlich auch nicht zu Erdbeeren essen, trinken, weil die Erdbeeren ja so eine gewisse Süße haben und dann wirkt er vielleicht plötzlich zu trocken. Genau, das wäre auch eine. Und er ist eigentlich nicht so trocken. Also ich finde, ich sehe die harmonische Säure, also ich würde den so trinken. Der hat auch wirklich viel Geschmack, also von daher glaube ich, kann man den wirklich so trinken. Ja. Bin ich sehr begeistert. Sehr gut, aber es kann ja jetzt nur noch getoppt werden. Naja. Denn es kommt jetzt als nächst dunklerer Doktor von Bassermann Jordan. Immerhin ein Top-Weingut. VDP und alles, was man denkt, soweit ich weiß. Geheimer Rat. Weinmanufaktur nennen sich jetzt. Geheimer Rat, genau. Doktor von Bassermann Jordan GmbH in Deidesheim. Preislich, sagen wir mal. Ja, in der gehobenen In der gehobenen Richtung. Die Flasche beschreibst du gleich, die ist nämlich interessant. Auch das Etikett ist sehr interessant. Aber ich gieße mir jetzt erstmal ein und ja. Bin gespannt. Genau. Also ich sag mal was zur Flasche. Die Flasche ist weißes Glas, Longcap, Bassermann Jordan. Das Longcap ist in so einer Bordeaux-Farbe, dann steht BJ drauf für Bassermann Jordan in weiß. Dann kommt so das typische, ja, Etikett für, gucken mal, welcher Qualitätsklasse es bei denen ist. Warum sehe ich das jetzt hier nicht? Weine. Genau, so ein typisches Etikett, was halt in dem Bassermann Jordan Look ist. Das heißt, es ist relativ quadratisch und dann in Bordeaux-Farben sind und in Weiß sind ganz viele Weinblätter außenrum und in der Mitte ist quasi so eine Aussparung, wo drauf steht Doktor von Bassermann Jordan, La Vie 2018. Auf der Rückseite steht drauf Rosé 2018 Trockenpfalz, Abfüller, Weinmanufaktur, Geheimrat Dr. Bassermann von Jordan. Mit allen Angaben drauf, 12%. Genau, ist auch wirklich eine sehr schöne Flasche. Mhm. Von der Farbe her wird es natürlich jetzt ein bisschen dunkler. Wir haben ja gesagt, wir fangen ja von. Wird dunkel und man hat sogar im Glas den Eindruck, also es könnte auch ein heller Rotwein sein. Genau. Also sowas wie Trollinger. Genau. Oh, Nase ist schon mal sehr delikat. Nase ist sehr delikat. Auch zwar im ersten Moment leicht sulfid, aber ist schon wieder weg, also jetzt merke ich es nicht mehr. Und hat aber schon so eine fruchtige Ausstrahlung in der Nase. Ja, also es riecht wirklich sehr. Und sogar ein bisschen alkoholisch wirkt er in der Nase, obwohl er gar nicht so viel Alkohol hat, also 12%. Also es ist wirklich in der Nase komplex. Sehr, sehr fruchtig komplex, ich finde. Gar nicht, dass der alkoholisch riecht. Also zum Vergleich zu den Franzosen. Ja, nicht so sehr wie der Franzose, klar. Mhm. Ist es bedeutend weniger. Und der riecht auch so vom Geruch her nicht ganz so steril kalt, sondern eher so ein bisschen wärmend fruchtig. Mhm. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich hatte jetzt den Eindruck nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das denkt. Mhm. Denn das ist ja ein Cuvée aus Spätburgunder, Merlot und Cabernet Sauvignon. Ja. Und der Spätburgunder wirkt. Genau. Der macht eben dieses. Spätburgunder erweckt bei mir ja immer die Assoziation mit Kaminfeuer. Ja, ja. Und das ist hier auch der Fall. Obwohl das ein Sommerwein ist. Mhm. Also den kann man wirklich im Herbst trinken. Das ist wirklich ein Herbstwein, weil der schon so ein bisschen an den Kamin erinnert. Mhm. Und natürlich noch mit Cabernet Sauvignon. Das ist ja immer so ein Wein aus Frankreich und eigentlich ein Wein oder auch aus Übersee, der sowas Exotisches hat. Mhm. Und das ist eigentlich eine gute Mischung. Also finde ich ganz toll. Also bei allem Gemecker über die Hochpreisigkeit von Bassermann Jordan, Sie verstehen Ihr Geschäft. Verstehen, wirklich, ja. Das ist wirklich ein sehr gelungener Cuvée. Also unbedingt empfehlenswert. Also richtig gut. Also ich finde auch bei dem sehr schön. Den kannst du als Standalone Sommerabend auf der Terrasse. Sowieso, ja. Aber das ist auch ein guter Essensbegleiter. Natürlich ist ein Essensbegleiter, ja, weil er so kräftig ist. Weil der, genau, kräftig ist, der kann auch bestehen. Mhm. Und macht, also ich kann mir den auch vorstellen, also nicht nur zu asiatischer Küche, ich kann mir den auch gut vorstellen, zum Beispiel auch zu einem Dessert. Mhm. Ja, das also wenn du jetzt, was weiß ich. Ja, das ist ein Wein zum Dessert. Wenn du jetzt einen Crepe hast, was vielleicht ein bisschen mit Obst und Sahne dazu ist, da so ein bisschen auch Fett dazu quasi, ein Crepe ist ja auch viel Fett, mhm. Und dann den dazu, das passt, glaube ich, sehr, sehr gut. Mhm. Genau, ja. Der hat, vielleicht nochmal als Zahlen, Daten, Fakten, 6,4 Gramm Säure, mhm, und 6,7 Gramm Restzucker. Mhm. Das ist also auch, finde ich, ganz gut ausgewogen. Ja. Ja. Genau. Ist halt klar, auch da Edelstahltank, ist auch keine Überraschung. Ich finde ihn halt. War wirklich eine schöne Kreation. Sehr, also was auch gut passen könnte, ist Spargel. Mhm. Zu Spargel mit so einer Sauce Hollandaise, da kann er auch ganz gut bestehen. Ja, bestehen sowieso, weil er schon recht kräftig ist. Aber würde passen, ja. Würde passen, weil er so ein Fruchtaroma hat. Und in der Spargelzeit isst man ja auch Rhabarber und Erdbeeren und so. Und das würde wirklich gut zu Spargel passen. Mhm. Oder auch wenn jetzt das Wein- und Winzerfest in Werder ausfällt. Genau. In den nächsten 2 Jahren trinken wir stattdessen La Vie von Bassermann Jordan. Eine unübertroffene Fruchtigkeit, finde ich. Also richtig gut. Also man merkt richtig schöne rote Beerenfrüchte. Ja, rote Beerenfrüchte, genau. Steht hier auch in der Beschreibung. Beerenfruchtig und konzentriert. Das passt genau. Mhm. Ja, und der ist halt, ist auch komplex. Das ist einfach ein, und sogar ein bisschen beständig. Du hast den Nachgeschmack. Oh. Also ich finde wirklich sehr gelungen. Also wir haben die richtige Reihenfolge gewählt. Bisher stehe ich dir das zu. Ja. Kommen wir dann mal zum letzten Wein. Aber bisher passt das gut, weil das wirklich der Höhepunkt ist. Mhm. Aber gut, ist ja kein Wunder. Dr. von Wassermann, ja, da möchte ich nicht wissen, was der kostet. Hast du es mal nachrecherchiert? Ich glaube. Die sind ja immer doch sehr teuer dort. Ich glaube irgendwie 11 Euro. Ja, das geht ja noch. Das würde mich aber jetzt wundern. Das ist ja, wäre ja das der unterste Preis bei Wassermann-Johanna. Ja, 14. Also 11,50 ist Average-Preis. Was? So günstig? Ja. Ja, sofort aufkaufen. 11,50, das so kenne ich von Wassermann-Johanna gar nicht. Die Preisstruktur, meinst du, da hat sich vertan? Das passt nicht. Doch, doch, das ist der Preis. Was steht hier? Liebe vergeht, Hektar besteht. Ja. Weißt du, was ist das denn für ein Motto? Kennst du nicht? Nee. Sag man doch. Ich dachte immer, Diamonds are the girl's best friend. Nee, nee. Das ist schon okay. Das ist mal ganz ehrlich, also Diamanten sind doch besser als Hektar. Naja, kommt drauf an. Auch da auf die Lage. Ja. Weil, weißt du, wie es ist? Naja. Bei Lage ist halt nur besser, noch bessere Lage. Gell? Ja. Und dementsprechend. Warum finde ich den hier nicht? Das also ich habe es auch mal gefunden auf diversen Seiten. 11,50 Euro ist da der Preis, der Ladenpreis. Aber findet man über den nichts auf der Seite von Wassermann Jordan, doch, was doch, man ein paar doch, Zahlen doch, mal nennen doch, kann? Habe ich doch gefunden. Ich habe doch schon. Achso, hast du schon verlinkt? Ich habe den, glaube ich, schon verlinkt. Du müsst mal einfach in Shownotes reingucken. Ach ja, da ist er. Habe ich doch schon verlinkt. Genau, was schreiben sie hier? Genau, späte Brunde, schöne Nase, Zeitgebung von Johannisbeeren, Himbeeren, Kirschen, Granatapfel, Mandeln, Fehlchen und Rosen. Naja, das weiß ich jetzt nicht so, am Gaumen frisch, saftig, füllig. Ja, das stimmt. Also für einen Rosé ist er sehr füllig und sehr saftig. Genau, enorme Creme, elegante, lange, nachhaltende Abgang. Ja, das ist wirklich so. Der ist wirklich sehr schön nachhaltend. Also für einen Sommerrosé wirklich sehr nachhaltend, das stimmt. Nö, nee, finde ich, kommt gut. Mhm. Wirklich sehr schön. Also ich bin ganz, ganz begeistert. Und für den Preis kann man nichts sagen. Genau. Ja, da habe ich bei Wassermann-Johanna schon teurere Weine gekauft, die mich dann nach dem Kauf nicht mehr ganz so überzeugt haben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hast du mal neutralisiert zwischendurch mal? Ja, dann kann ich neutralisieren, genau. Ich habe auch nämlich gerade eben nochmal neutralisiert, sonst gerade bei dem Wassermann, weil er doch etwas intensiver war. So, jetzt kommt der einzigartig. Mhm. Der ist jetzt nicht vom Genusspaket, sondern von Peters Spezi, dem Winzer Markus Schädler. Genau, sieht im Glas auch schon ein bisschen mehr aus wie ein Cognac, oder? Der ist sehr dunkel. Also das, der geht wirklich als Trollinger oder sogar noch als was anderes durch. Also das noch sehe, dass es da keine Beschränkungen gibt. Also ist schon, der war lange auf den Schalen. Nee, das liegt daran, da ein bisschen noch was, er hat für die Farbe, also der besteht aus mehreren, aus einem Cuvée. Ich sag gleich mal, was drin ist. Ich muss gerade mal kurz das Richtige mal raussuchen, dann kann ich gleich dazu was sagen. Und der hat halt eine Sorte mit dabei, extra wegen der Farbe, dass du halt ein bisschen Farbe da reinkriegst, gell? Dass er nicht so ganz so blass im Glas aussieht. Jetzt war gerade die Webseite nicht geladen, warum nicht? Also im ersten Moment, aber du musst noch was zur Flasche sagen vorher. Im ersten Moment hat er auch wieder Sulfitgeruch. Also dann riecht er alkoholisch. Also die Nase überzeugt jetzt nicht so, finde ich, für mich. Also Akkolon ist drin, Dunkelfelder und Dornfelder. Ja, sehr dunkle Weine, klar. Genau. Dann ergibt sich dunkle die Farbe, auch, wenn man nicht so lange liegen lässt. Genau, kommen wir von der Nase her. Sag doch mal was zur Flasche. Mhm. Also. Und zum Etikett. Ja, die Flasche ist also wieder eine weiße Flasche. Etikett ist drauf, einzigartig. Da ist ein rosa Etikett drauf mit so ein paar Blümchen und ein bisschen mit Gold verziert. Relativ verspieltes Etikett. Steht einzigartig Rosé trocken drauf. Rückseite einzigartig 2017 ist, was wir jetzt trinken. Nicht den 2018er, der überall angeboten wird. 13% Alkohol und dann, ja, sonst alle Pflichtangaben sind auch mit drauf. Ja. Aus was? Also, du hast Dunkelfelder genannt? Also, Acolon. Dunkelfelder mhm. und Dornfelder. Mhm. Und durch den Dunkelfelder kriegst du natürlich die intensive Farbe. Ja. Und ja. Ja. Genau. Geschmacklich. Bisschen beerig, aber nicht ganz so wie der Basso Magnano. Mhm. Zitrus. Ja. Ich finde, der schmeckt so ein bisschen nach den Physalis. Das ist so ein bisschen was, was ich glaube ich an der, das ist nicht Zitrus-Zitrone, sondern so dieses Physalis. Na, das könnte sein. Das könnte sein. Wir hätten den vor dem Basso Magnano trinken sollen. Mhm. Denn ich finde, der Geschmack ist jetzt im Vergleich flüchtiger. Ja. Der ist gleich weg. Nimm dir mal den Mund mal und lass dir mal ein bisschen warm werden. Ja? Dann schluck dir mal runter und dann probier nochmal. Säure 6,2 und Restzucker 5,7 ist ähnlich von Werten wie Basso Magnano. Ja, der ist harmonisch, also ich sag nichts, aber ich finde auch zusammen, ja, ich merke jetzt auch mehr die Beerenfrucht, du hast recht, wenn man ein bisschen so im Mund lässt, dann faltet sich das. Ja, also ich denke, es ist ein gelungenes Cuvée und auch so ein bisschen ungewöhnlich für den Rosé. Er ist ja auch einzigartig. Ja, einzigartig, stimmt. Jetzt erschließt sich der Name. Nee, also es ist kein schlechter Wein. Was kostet denn der so? Unter 7 Euro. Ja. Ja, kann man kaufen. Mhm. Könnte auch. Hier kannst du auch zu einem scharfen asiatischen Gericht nehmen, weil der ist von der Substanz her etwas dicker. Man merkt auch etwas langhaltiger. Also wenn du jetzt ein scharfes Gericht hast und trinkst dann den nach, ist, glaube ich, das schon ganz gut. Oder zu einem Saté-Spieß, was mit Nusssoße ist, was ja dann auch relativ viel Säure ist, kannst du, glaube ich, auch ganz gut dazu nehmen. Mhm. Also ich finde allgemein für die asiatische Küche passt es ganz gut. Oder zu einem Pasta-Gericht Aglio Pappardocini dazu, so ein bisschen Schärfe, weißt du, mit ordentlich Pfeffer dran. Aglio, genau. Nicht Aglioli. Aglioli. Okay. Aioli ist für die Dinge. Aioli heißt es auf Französisch. Okay. Aioli heißt es aber ursprünglich. Also Aioli ist Knoblauch und Oli ist Öl. Aioli. Und dann Pepperoncini? Aioli ist Knoblauch, I ist und, Oli ist Öl. Also Knoblauch und Öl. Und also wenn da ordentlich Pepperoncini dabei ist oder grober schwarzer Pfeffer, kannst du trotzdem im Sommer, was ja ein schönes Sommergericht ist, kannst du gut essen und trotzdem hast du einen Wein, der da jetzt nicht irgendwie untergehen würde, wie der erste Franzose. Ja, der erste geht unter. Den ersten kannst du eigentlich nur alleine trinken. Ja. Also sozusagen für sich. Also nicht alleine, also genau. Schon mit anderen zusammen, aber nicht mit einem. Zum Essen ist es, geht da leicht unter. Mhm. Leicht unter. Das ist dann nur noch das Erfrischungsgetränk zum Essen. Ja, du hast recht. Der ist vielfältiger einsetzbar. Mhm. Den könnte man schon fast zu Käse auch nehmen. Meinst du? Ich überlege gerade, zu was für ein Käse? Ziegenkäse vielleicht nicht. Nee. Aber zu so einem Camembert? Ja, also Camembert kann auch ein bisschen kräftig sein, aber das geht schon. Also Camembert geht vielleicht schon. Aber leichtere Käsesorten. Also ist jetzt kein Blauschimmel oder was? Geht nee, nicht. Nein, das nicht. Aber so. Zu Mozzarella kann ich mir Mozzarella. Büffelmozzarella. Büffelmozzarella. Auch, weiß ich nicht. Auch so Sachen wie, ich habe jetzt in Frankreich öfter den Mimolette gegessen. Was ist das? hatten wir in unserem Käse-Podcast. Mimolette, die französische Antwort auf Gouda. Ah, ich weiß. Colbert hat ja, ja da damals unter Ludwig dem 14. da so, wie heute der Trump, so eine Grenzen zugemacht werden. Es durfte auch nichts mehr importiert werden. Und dann die in Nordfrankreich gesagt, wir müssen unseren eigenen Gouda machen. Es gelang aber nicht so richtig, weil sie es mit der Reife nicht so richtig hatten. Und dann haben sie aber gemerkt, dass sich irgendwelche Milben in die Schale gesetzt haben, haben die Reife vorangetrieben. Ja. Deshalb hat das so eine kraterförmige Schale, aber die Milben sind weg, wenn man den kauft. Also man kann den mit Genuss essen, weil da keine Milben mehr dran sind, im Gegensatz zu Milbenkäse. Aber der, also zu dem wird es auch gut passen. Genau, den isst man ja auf kräftigem Brot, den isst man ja auf Schwarzbrot. Ja, ja. Mit Gurken dazu, gell? Zum Beispiel, muss man ja auch mal. Aber dadurch hast du natürlich durch Schwarzbrot natürlich nicht dieses. Hier, glaube ich, wird eher ein Brot passen, was so ein Baguette-mäßig ist, so ein bisschen. Naja, in Frankreich wird der Mimolette nicht mit Schwarzbrot gegessen, sondern mit Baguette. Okay. No? Also das passt. Also von daher, nee, das passt schon dazu, weil das nicht so ein intensiver Käsegeschmack ist. No? Das ist schon ganz gut. Also kann man machen. Aber etwas wärmer, der war, glaube ich, weil er ganz kurz im Tiefkühler war. Der ist etwas wärmer als die anderen, aber ich glaube, das schadet dir. Nee, ich finde es gerade gut, ich merke es ja auch jetzt im Mund, wenn ich ihn drin lasse, entfaltet er den Geschmack, weil der war vorher im Tiefkühler, ich glaube, der war einfach zu kühl. Ja, das könnte sein. Also ich finde, bei dem Pinot Meunier von hier von Hahn Parke, da steht ja dabei, dass man den sehr kalt trinken soll, 6-8 Grad. Weiß ich nicht, ich bin nicht für so kalten, also für so ganz kaltes Trinken. Aber es ist schon so, dass der, dass das schon ein Wein für eine Kühlung ist. Also da würde ich tatsächlich sagen, dann lieber bei 8 Grad als bei 12. Bei diesem würde ich jetzt sagen, kann man auch bei 12 Grad trinken. Ja, definitiv. Ja? Tja. Sehr spannend, oder? So, welches war jetzt dein Lieblingswein? Also ich kann mal sagen, was mir gar nicht geschmeckt hat. Okay. Der Franzose fand ich einfach ausdrucksschwach. Der war sehr charakterlos. Also ich war vielleicht so mal abends mal einen Schluck, aber das ist mir dann auch, dann kommt mir zu stark der Alkohol durch und zu wenig der Geschmack. Ja. Ich muss sagen, Bassermann Jordan ist natürlich da auch wieder ein Spitzenwein. Ja. Der ist, glaube ich, am sommerlichsten von den allen. Dann muss ich sagen. Das ist wirklich ein rund in jeder Hinsicht ein Spitzenwein. Also den kannst du auch im Winter trinken. Also ich bin ganz begeistert. Also der Bassermann Jordan hat mich wirklich sehr überzeugt. Das ist auf jeden Fall mein Top. Also ich finde den einzigartig, ist super, wenn du im Sommer einen Essensbegleiter brauchst. Ja, der ist sehr interessant. Und da muss man schon sagen. Also man kann jetzt sagen, was man will. Es ist jetzt vielleicht nicht so ein Wein wie Bassermann Jordan, aber das ist auf jeden Fall. Also für 7 Euro auf jeden Fall würde ich den sofort einlagern. Dann kommt der Hahn Palke, wo ich den jetzt, wie gesagt, jetzt im Nachgang, würde ich sagen, würde wirklich mit Abstand die Nummer 3 finde. Also, ja, im Nachgang hat er jetzt wieder verloren. Genau. Und wie gesagt. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte wirklich gedacht. Naja, ich habe schon irgendwie damit gerechnet, dass der Bassermann Jordan heraussticht. Aber der Hahn Parke, so von meiner Einschätzung vorher wäre das mein Platz 2 gewesen, beziehungsweise ich hätte vielleicht sogar erwartet, dass er den Bassermann Jordan noch aussticht. Tut er aber leider überhaupt nicht. Ja. Also wie gesagt, weit abgeschlagen auf der 3 und dann wirklich genau meine Reihenfolge. Und dann auch die letzte ist dann der Franzose, wo ich sagen muss, die Flasche ist toll, die Aufmachung ist toll, das sieht alles schön aus. Aber es ist aber geschmacklich finde ich das. Geschmacklich ist es nicht. Also das auch im Vergleich jetzt, alle 3 sind wirklich bedeutend dunkler als der. Das hätte vielleicht am Anfang mir schon Gedanken machen sollen, sagen wir, oh, okay, da. Nee, aber in Südfrankreich sind die Rosé so hell und da gibt es auch bessere. Also ich habe welche getrunken, die wirklich geschmacklich intensiver waren. Ich habe also mehrmals Rosé getrunken, weil es halt gut passte in den Sommer. Klar. Und aber ich will nicht ganz ausgezeichneter getrunken. Muss man bedenken, auch jetzt vom Preisspektrum ist, glaube ich, jetzt der Franzose der teuerste gewesen. Ich gucke nochmal nach. Wo ist denn der Hahn Parke preislich? Hattest du das schon? Habe ich leider nicht. Das haben wir ja nicht finden können. Also nicht ganz. BASF. Mittlerer Preis ist 11,05 Euro. Ja, man könnte ja bei ja, genau. Man könnte ja bei BASF auch gucken. Bei BASF wird er ja auch verkauft. Das würden sie ja nicht hier ins Genusspaket stecken. Also, das wäre ja jetzt sehr seltsam. Also ich muss sagen, für der Franzose ist bei 11,05 Euro im Durchschnittspreis. Das ist natürlich, dafür finde ich das zu viel. Was? 11,05 Euro ist der Franzose und nee, für die Preis-Leistung muss ich sagen, sind wir, glaube ich, da in einer anderen Sache unterwegs. Ich also 11,05 Euro im Vergleich, wenn der, was kostet der Basso Magnana? 11,50 Euro. Hm. Also es ist dann schon ein Unterschied. Also ich finde, geschmacklich ist es wirklich eine ganz große Nummer. Mhm. Ja. Ob ich auf der BASF-Homepage kurz mal den finden kann. Leider nicht. Leider gerade nicht. Mhm. Aber irgendwie funktioniert auch gerade hier das funktioniert gerade nicht so richtig. Literweine, was ist Monatsweine? Sommerweine 2019, ja? Das war doch ein Sommerwein. Hm. Guck ich, ob der jetzt mit dabei ist. Das ist mal das Schöne, dass man eigentlich direkt das findet. Nee, der ist nicht mit dabei. Also das finde ich ihn gerade auf der Homepage nicht. Was mich gerade etwas wundert. Hm. Mhm. Nee, der ist nicht mit dabei, gerade den ich suche. Allgemein, ob da einfach nur die Suche hier kaputt ist. Tja. Ich guck mal nach dem Jahrgang nochmal richtig, dass man vielleicht da. Aber es kann nicht sein, das ist zu wenig. Was ist zu wenig? Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, alle Rosés aus dem Jahrgang 2018 werden mir angezeigt, nur insgesamt 119 Stück. Das kann irgendwie, ist das, kommt mir jetzt zu wenig vor. Wenn ich nach den verschiedenen Parametern suche, finde ich auch nur eine ganz, ganz starke eingeschränkte Sortiment. Aber wenn ich dann auf die Kategorien klicke, sind die bedeutend größer und präsenter. Also dementsprechend, ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, es ist einfach ein Problem auf der Homepage, die da irgendwie nicht. Irgendwas klappt da gerade nicht, glaube ich. Das ist das Problem. Ich muss jetzt hier mal durchscrollen. Also hier der La Vie kostet auf der BASF-Homepage, weil er gerade vorbeiscrollt, hier 11,50 Euro. Das ist also wirklich dann der Straßenpreis. Mhm. Und jetzt gucke ich mal weiter, ob der hier auch jetzt mit dabei ist. Der Paradise Secret kostet hier auf der BASF-Homepage auch nur 9,95. Also etwas günstiger, wie wir jetzt gerade so noch sonst noch gesehen haben. Und jetzt müsst ihr auch gleich nochmal der Kollege. Nee, das ist ein Spätburgunder. Spätburgunder Rosé, was natürlich auch schön ist. Vielleicht habe ich noch zwei Seiten, dann habe ich es vielleicht gleich. Nee, der ist wohl nicht mit dabei. Vielleicht ist er auch schon mittlerweile ausverkauft. Das kann ja natürlich auch sein. Ja. Dass der nicht mehr. Ja, das ist ja nun, das Paket erreichte uns ja vor dem Sommer. Da haben wahrscheinlich viele Begeisterte den schon nachgekauft. Das kann natürlich sein, ja. Und dann gibt es den nicht mehr. Mhm. Ja, das könnte sein. Ja, das ist schade. Aber dann habe ich doch was Falsches gesagt, dass man den mittrinken kann. Guck jetzt nochmal, ob ich von dem Winzer noch was finde auf der anderen Seite. Ah, ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall sind wir uns ja einig, dass der La Vie Rosé ganz oben nicht ist, das ist eine Anspielung. La Vie Rosé ist natürlich eine Einspielung auf das Lied von Edith Piaf, La Vie en Rose. Genau, das habe ich, ja, gedacht. das übrigens eines der wenigen Lieder ist, die Edith Piaf, das Edith Piaf selbst geschrieben hat. Mhm. Oder eines der wenigen Lieder, die Edith Piaf selbst geschrieben hat. Ja, also wirklich Edith Piaf und auch eines ihrer erfolgreichsten. Es sind viele Sprachen übersetzt worden und in vielen Kinofilmen verwendet worden. 1945 ja. ist das. 1945, ja, ja. Das ist also schon ein echter Klassiker. Und ja, der Text ist ein bisschen kitschig, aber das Lied ist schön, ja. Genau. Es gab halt, glaube ich, eine deutsche Fassung davon mal, die hieß irgendwie, schau mich bitte nicht so an oder so. Genau, oder? Von Ralf Siegel. Ja, das war... glaube ich, dann die... Das war nicht so gut, nee. Nee, aber... Aber es gibt eine von Louis Armstrong, der schön ist. Dann gibt es eine von Katie Lang und Anne Bennett zusammengesungen. Also da gibt es viele, viele schöne Fassungen davon. Mhm. Und natürlich auf jeden Fall die Originalfassung, genau. Die man natürlich auch immer wieder hören kann. Ja. Ja, 50. Folge. Wir haben noch ein paar Sachen noch zu erzählen. Ja, also genau. Erstmal generell weiter. Natürlich. Ja, quasi bei 50 Folgen erst. Sozusagen erstmal, ist erstmal die Hälfte von 100. Genau, wir haben uns erstmal angeguckt. Ja, und Peter wollte ja vierstellig werden. Er hat ja immer schon drei Nullen davor. Natürlich, das ist mein Ziel, vierstellig zu werden. Ja. Wir möchten gerne natürlich auch euch was zurückgeben. Ja. Wir haben uns nämlich überlegt, zur 50. Folge, dass wir ein exklusives Genusscast-T-Shirt, eigentlich zwei Genusscast-T-Shirts, verschenken möchten. Jetzt haben wir lange überlegt, wie wir das am besten machen, wie so, ja, keine Ahnung, der Erste, der sich meldet oder sonst irgendwas. Haben gesagt, nee, das ist alles doof. Wir würden gerne, dass ihr mal unseren Podcast bewertet, vorzugsweise auf iTunes, Spotify, wo man uns halt so hören kann. Wir würden uns dann die Bewertungen mal angucken und die schönste, kreativste, ausgefallenste Bewertung würde dann von uns das T-Shirt bekommen. Das heißt wirklich von uns, weil das T-Shirt wird quasi hier in Handarbeit von uns hergestellt. Mal von Peter. Ja, ich hatte Peter. Da. Von uns ist gut. Genau. Und wir würden dann quasi in der nächsten Sendung dann den Gewinner und die Gewinnerin mitteilen und dann mit euch irgendwie in Kontakt treten, die Daten austauschen, dann kommt das T-Shirt dann zu euch nach Hause. Und darüber würden wir uns dann sehr freuen, wenn das dann euch genauso viel Spaß macht, das T-Shirt zu tragen, wie uns das Spaß macht. Also es ist insofern exklusiv, dass nur wir dieses T-Shirt haben. Genau. Es gibt momentan quasi, wir sind die Beta-Tester gewesen, also beziehungsweise Maha war der Beta-Tester. Genau. Er hat es auch in einer sehr schönen Farbe bekommen. Weinrot, das passt irgendwie zu. Genau. Weil wir ja doch relativ viel Wein genießen im Genusscast. Und da kriegen wir auch was hin. Also wenn es dann vielleicht noch spezielle Farbwünsche gibt, würden wir, glaube ich, das T-Shirt so gestalten, dass es dann wirklich ein Unikat für diejenige Person ist. Und es wäre dann quasi das offizielle erste T-Shirt, was wir für aus dem Genusscast quasi rausgeben würden. Mhm. Ja. Ja, also gebt euch Mühe, schreibt was. Ich meine, jetzt muss man wahrscheinlich so viel Kreativität an den Tag legen, weil es ja doch sicherlich nicht so viele Leute gibt, die überhaupt was bei Apple oder sonst wo. Wo sind wir überall? Auch überall. Spotify, Apple. Podcast, Verzeichnisse, also alles mögliche. Ja, also jetzt hier, geiler Podcast. Dann sehen, wir das, dann sehen wir das ja möglicherweise nicht. Warum sehen wir das nicht? Verfolgen wir das überall? Ich, ja, ah, du machst das? Natürlich. Also ich mach das nicht, aber ich gut. Das schon. Okay, wenn du das machst, bin ich dankbar. Also irgendwie, was weiß ich, jetzt toller Podcast, 5 von 5 Sternen ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht irgendwie das Schöne, was wir uns vorstellen. Ja, lasst euch was einfallen, keine Ahnung. Oder vielleicht habt ihr da irgendwo eine Zitat oder eine Stelle oder sonst irgendwas dabei, wo er sagt, ey, das ist besonders cool oder die Folge war halt extrem witzig oder hat mir gut gefallen. Also irgendwas müsst ihr euch mal ausdenken. Wir freuen uns da auf euren kreativen Input. Negative Kritik ist nicht gut. Auch das, na klar, wenn jemand sagt, ey, gibt, also wie gesagt, eine gute, eine Bewertung, also jetzt gut in Form von ehrlich gemeint, also irgendwie aufgeschrieben und das Ganze widerspiegelt ist nicht irgendwie so mit, weiß es nicht, so Honig um den Mund und so. Mhm. Also irgendwie eine ehrliche Bewertung, die halt irgendwie gut geschrieben ist, über die freuen wir uns. Ja, gut. Wir haben heute vergessen, eine Warnung vor Alkohol auszusprechen. Man merkt, wir haben jetzt ein paar Wochen Pause gehabt. Ja. Genau, das haben wir es vergessen. Also bleibt dabei. Wie heißt es? Alkohol in verantwortlich trinken. Genau. Verantwortlich trinken, bitte. Und wir werden nicht gesponsert. Nee. Wir haben alles selbst bezahlt. Genau, ja. Wie immer. Ja, wie immer. Das ist genau. Wie geht's denn weiter? 51. Folge steht vor der Tür. Ja, ist das nicht schon nach dem Barkonvent oder haben wir vorher noch einen? Nee, wir haben vorher noch einen. Vorher noch einen. Oh, oh. Na, wenn wir es hinbekommen, das ist ja immer dann die Frage. Mhm. Ich habe noch ein bisschen Backlog aufzuarbeiten. Ja, vom Camp haben wir uns gut erholt. Das ist auf jeden Fall passiert. Wir haben nächste Woche mal eben. Nächste Woche haben wir, ja. Das ist gut. Kann ich wohl. Da geht's los. Ich komme mich dann am Donnerstag früh bist zurück. Ja, du bist irgendwie weg. Genau, aber ich komme Donnerstag früh zurück. Mhm. Und, nee, stopp. Falsche Woche, oder? Genau, ich bin ja noch da. So rum ist es. Du bist noch da. Ich bin noch da, alles klar. Ich fahre erst freitags los, genau. Alles gut. Ich dachte, war die Woche in der Woche falsch. Nee, alles ist gut. Ist die richtige Woche. Genau, das ist der 26. Da geht's wieder los, genau. Mhm. Da müssen wir noch überlegen, was wir da machen. Dann ja, das muss uns was einfallen, ja. Das muss uns was einfallen. Aber ich glaube, wir haben noch genug Backlog an Informationen und an Sachen, die wir noch machen müssen. Ja, da wird, das stimmt. Ich, also das dürfte nicht, dürfte kein Problem sein. Und dann sind wir schon beim Barkonvent. Genau, beim Barkonvent. Da müssen wir uns auch noch überlegen, was wir da für Schwerpunktthemen setzen. Ich habe dir ja mal zwei, drei Sachen mal geschickt, so als Idee. Mhm. Du erinnerst dich? Ja. Wo ich extra die Artikel angekreuzt hatte, wenn du mal in deinem Chat Messenger des Vertrauens mit mir mal zurückscrollst. Ich habe da extra reingeschrieben. Ah, diese Sachen. Ja, genau. Genau, ich erinnere mich. Da bin ich auch sehr mit einverstanden. Also ich glaube, es wäre eigentlich ein schönes Thema, oder? Ja, das wäre ein schönes Thema. Können wir schon verraten, die Leute sollen ja angefixt werden. Also hier geht es um Tequila, wo ich mich gar nicht auskenne. Aber das ist sicherlich ein sehr schönes Thema. Mhm. Aber, was du nicht erwähnt hast, es gibt ja The House of Rum diesmal. Genau. Also nochmal rum. Hatten wir zwar schon als Thema, aber ich meine, es sind ja 3 Tage. Genau. Der Barkonvent. Und ich würde gern einen Tag nochmal rum in den Fokus nehmen. Das stimmt. Wir hatten das letzte Mal ja da viele Highlights und Lowlights. Mhm. Also auch viele überraschende Lowlights, wo ich mir dachte, für den Preis, für die Herstellung, für die Tradition, so einen, in Anführungszeichen, schlechten, also für mich geschmacklich schlechten Rum herzustellen, hat mich dann teilweise auch echt wirklich von den Socken gehauen. Mhm. Ich kann mich noch genau an ein, zwei Rum-Tastings erinnern, wo ich mir dachte so, oh, jetzt probieren wir das Highlight, aber ich bin eigentlich jetzt schon durch und es muss eigentlich vorbei sein, weil es wird geschmacklich gerade nicht besser. Ja. Also das mit dem Rum sollten wir uns antun, nochmal. Und dann vielleicht Tequila tatsächlich, finde ich gut. Also Agave-Produkte, genau. Agave, genau. Weil ich mich da nicht auskenne. Was Neues lernt man ja immer gern. Und wir müssen auch was über Olivenöl anhören. Diesmal unsere Lieblingsreferentin diesmal über Olivenöl sprechen wird. Das ist ja auch ein schönes Thema. Ja. Da bin ich ja auch mittlerweile ja sehr gut festgefahren mit einem Olivenöl. Ja, das ist ja vielleicht nicht so gut. Vielleicht lernst du noch anderes kennen. Ich würde mich freuen, ja, definitiv. Also das ist schon ein vielfältiges Thema, denn ich bin nicht festgefahren und habe dann immer wieder auch sehr gute, sehr interessante Überraschungen erlebt bei Olivenöl. Also da gibt es doch mehr, als man denkt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also da freue ich mich wirklich drauf, dass wir da so ein besonderes Thema auch haben, was wir hier dann noch aufgreifen werden. Klar. Ja. Müssen wir dann nur noch sehen, wie wir das Zeug bekommen. Ja. Ist ja nicht immer so einfach bei Olivenöl. Genau, vielleicht Tequila ist, ich glaube, das trifft eher Agaven-Erzeugnisse, weil es ist ja nicht nur, Tequila. Nicht nur Tequila, sondern auch Mezcal und was dazu gehört. Da wird man, glaube ich, noch einiges rausfinden, was es in dem Segment noch, noch gibt. Ja. Da können wir noch einen Tag Tequila machen, einen Tag rum und einen Tag Mezcal. Ja. Ja, das kommt ja mit zu Tequila. Ja, okay. Agaven, einen Tag Agaven, einen Tag rum und einen Tag alles andere. Genau, mal ein bisschen gucken, ja. Das ist, glaube ich, auch immer ganz gut gewesen. Ja. Mhm. Genau. Wollen wir denn wieder O-Töne? Ich glaube, ja. Wir machen wieder ein paar O-Töne. Ja, ich habe nur gehört von Fans, dass die zu lang waren. Gut, wir haben natürlich. Die Fans möchten, na, was heißt die Fans? Ich habe jetzt mit einem gesprochen. Mhm. Aber das könnt ihr ja auch nochmal in unsere Kommentare schreiben. Also, die Idee mit den O-Tönen war nicht schlecht, hieß es, aber sie sollten kurz sein. Das stimmt. Wir hatten natürlich auch Leute dann teilweise auch, also gerade unseren Wermutpapst. Naja, das war ja sehr lang. Also das war sicherlich sehr interessant, weil er viel Interessantes erzählt hat. Nur da muss man vielleicht was rausnehmen oder rausschneiden. Genau. Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls, ja. Ja, ich glaube ja, aber ich würde wieder gerne O-Töne machen. Ja. Wenn wir schon eine Möglichkeit haben. Vielleicht kriegen wir auch diesmal jemand auch mal ins Studio nochmal als, als Interviewpartner. Müssen mal schauen, was für ein Setup wir da am besten fahren, weil der Vorteil ist ja, es ist ja quasi nur zwei Straßen weiter. Dementsprechend. Genau, dementsprechend könnten wir das verbinden. Mhm. Das ist schon wahr. Ja. Schauen wir mal. Ja. Das ist auf uns zukommt. Okay. Ja. Ja, dann vielen Dank für die interessanten Roséweine. Ich hoffe, unsere Zuhörer hatten genauso viel Freude beim Trinken wie wir ja auch. Ich bin immer noch ganz begeistert. Das freut mich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, euch dann wieder bald wieder am Ohr zu haben und würden sagen, bis bald. Bis bald. Danke. Tschüss. Ja, tschüss.